Memories. Unser Album beschäftigt sich mit dem Abschied nehmen, mit dem Loslassen, mit dem Gehen lassen. Ein Thema, das sich über die Jahre durch unsere komplette Bandgeschichte zieht, weil es ein Thema ist, das ja, Thomas und mich sehr, sehr beschäftigt und was auch unseren Bandnamen L'Âme Immortelle, die unsterbliche Seele, prägt. Im Kontext von Hinter dem Horizont sehe ich Memories als eine Art Rückblende. Erinnerungen machen einen Menschen aus, sie prägen ihn und haben ja auch eine irrsinnige Macht über einen Menschen. Und oft übermannen sie uns in Momenten, an denen wir es kaum für möglich halten würden. Memories war das erste Lied, für das ich mir eine Demo-Gesangslinie überlegt habe. Und Memories war auch das erste Lied, das ich im Studio eingesungen habe. Und ja, gesanglich ist es durchaus ein opulenteres Lied, weil teilweise Chor in Chor geht und da sehr, sehr viele Stimmen gleichzeitig und übereinander erklingen. Mit dem Chor, der im Zwischenteil vorkommt, wollte ich die Erinnerungsschwaden, die uns ja nicht loslassen, die immer wieder aufkommen und uns beschäftigen, symbolisieren.